baut heute ein tieferes Bewusstsein hinein in dich, dass dein Herr Jesus Christus größer ist, größer, größer, größer ist als alles, was er in der Welt gibt. Der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Und du greifst hinein. Du darfst mit Angesicht, aufgedecktem Angesicht, sein Angesicht anschauen. Und er lacht dir zu und sagt, mein Sohn, meine Tochter, erkenne, erkenne, erkenne tief mit deinem Herzen, erkenne, erkenne, ich bin größer, ich bin größer, ich bin größer als alles, was es in der Welt gibt. Ich habe den Sieg für dich vollbracht. Seit über 2000 Jahren steht mein Sieg für dich zur Verfügung. Und an dem Tag, als du ja gesagt hast zu mir, an dem Tag, als ich der Herr deines Lebens wurde, an dem Tag wurde das Erlösungswerk in deinem Leben vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Weißt du, da können wir nicht mehr gleichmütig sein. Da können wir nicht mehr lau sein. Da können wir nicht mehr müde sein. Wenn wir wissen, Jesus hat alles vollbracht. Das macht uns lebendig. Das feuert uns an. Wir laufen unseren Lauf. Wir bleiben nicht stehen. Wir zweifeln nicht, wir zögern nicht, wir hadern nicht, sondern wir laufen unseren Lauf. Wir laufen unseren Lauf. Und das Schöne ist, wir laufen nicht alleine für uns. Wir laufen gemeinsam mit unseren Geschwistern. Schau dich mal um, wie viele wunderbare Schätze du hier als Geschwister hast. Wir sind untereinander in Liebe verbunden. Und wir laufen gemeinsam unseren Lauf. Und das auch nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern wir laufen ihn mit Jesus, unserem Herrn. Er liebt dich. Seine Liebe ist da für dich. Er liebt dich. Spürst du, wie seine Liebe heute Abend da ist? Wie seine Liebe dich einhüllt? Wie sie dich umhüllt? Spürst du, wie Jesus dich streichelt und in seinen Armen hält und dir sagt, mein Kind, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Nicht nur ein bisschen, nicht nur ein Viertel, nicht nur 33%, sondern alles ist gut. Alles, weißt du, alles ist gut. Du lebst in seiner Gegenwart und da ist alles gut. Da bekommen die Dinge wieder den richtigen Platz. Die Umstände, da wo sie hingehören, unter deine Füße. Und Jesus, dein Herr, an die erste Stelle. An den ersten Platz in deinem Leben. Sein Wort an die erste Stelle, an den ersten Platz in deinem Leben. Oh, und er möchte, weißt du, Jesus möchte, dass du tief, tief, tief, tief in dir weißt, er ist größer, er ist stärker als alles, was dir in der Welt begegnet, als alles, was der Feind probiert. Er ist stärker. Weißt du, er baut dir heute ein Bewusstsein seiner Stärke, seiner Größe und gleichzeitig seiner Liebe in dein Herz. Weil die Liebe ist die stärkste Kraft. Nicht die menschliche Liebe, die irgendwann einmal endet. Die irgendwann einmal aufhört, sondern seine Liebe, diese wunderbare, reine, klare, mächtige Agape-Liebe, sie ist stärker, stärker. Und in dieser Liebe, da bist du geborgen, in dieser Liebe, da bist du Zuhause. Diese Liebe ist dein Schutz. Du kannst dir gewiss sein, hunderttausendfach gewiss, dass seine Liebe niemals von dir weichen wird. Dass nichts und niemand dich von seiner Liebe trennen kann. Dass er dich immer liebt. Er hat dich gestern geliebt. Er liebt dich heute. Und er liebt dich morgen. Und er liebt dich in alle Ewigkeit. Wow, das gibt dir einen Stand. Dein Gott steht hinter dir. Er ist für dich. Und ist es nicht genial, dass er auch noch stärker ist als alles, was in der Welt ist? Ist es nicht genial? Weißt du, da hüpft mein Herz. Da kann ich tanzen, da kann ich singen, da kann ich mich freuen. Oh, mein Herr ist stärker. Sogar noch besser wie der große Bruder. Weil mein Herr ist noch stärker wie mein großer Bruder. Oder wie die große Schwester. Du bist nicht mehr abhängig von Menschen. Du brauchst nicht mehr Menschen, die dich schützen. Sondern du hast dein Herz weit geöffnet. Du brauchst dich auch nicht mehr selber zu schützen. So einen Panzer um dich herum anzulegen. Dass ja nichts durchdringen kann zu dir. Nein, du darfst dein Herz weit, weit öffnen und wissen, ich darf lieben. Ich bin ein Liebender. Ich bin eine Liebende. Und wenn ich mich so weit öffne, ist Jesus mein Schutz. Seine Liebe schützt mich. Ich kann jeden Panzer, jede Angst ablegen. Ich darf einfach sein, so wie ich bin. Ich darf so sein, wie Jesus ist in dieser Welt. Ich darf lieben. Ich darf einfach lieben. Lieben ohne Angst, verletzt zu werden. Lieben ohne Angst, verlassen zu werden. Lieben. Du darfst lieben. Oh, du darfst deine Geschwister lieben. So wie Jesus seine Geschwister liebt. Du darfst die Menschen lieben, die Jesus noch nicht kennen. Du darfst sie lieben, so wie Jesus sie liebt. Du darfst deinen Chef lieben, deine Arbeitskollegen. Du darfst lieben mit dieser Agape-Liebe, mit dieser reinen, mit dieser klaren Liebe. Und du laufst deinen Lauf und weißt, diese Liebe ist die stärkste Kraft. Weil diese Liebe nicht meine eigene menschliche Liebe ist, sondern weil diese Liebe, die durch mich wirkt, die in mir lebt, Jesus Christus ist. Jesus Christus, der stärker ist, stärker ist, stärker ist, weißt du, stärker ist als alles, alles in der Welt. Er ist stärker. Jesus ist stärker. Seine Liebe ist stärker. Er hat alles überwunden. Und weil er überwunden hat, hast du alles überwunden. Und dein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und du glaubst, du bist ein Glaubender. Eine Glaubende, ein Liebender, eine Liebende ist immer auch ein Glaubender und eine Glaubende. Ganz, ganz tief in deinem Herzen. Ganz, ganz tief in deinem Herzen. Ganz, ganz tief in deinem Herzen ist dein Herr, seine Liebe. Und sein Glauben, seine Freude, seine Fülle und alles, alles steht dir zur Verfügung. Alles gehört dir. Du bist Erbe Jesu Christi. Und ihr Lieben, jetzt wird es doch Zeit, dass wir immer mehr erkennen, was uns gehört, was uns unser Herr geschenkt hat. Und jetzt ist es Zeit, dass wir die Geschenke, die wir noch einfach achtlos auf der Seite stehen haben oder die wir vielleicht auch noch gar nicht gesehen haben, jetzt wird es Zeit, dass wir diese Geschenke entdecken und dass wir diese Geschenke auspacken. Komm, greif mal zu, greif mal hinein. Greif mal hinein in diese Fülle, Fülle, Fülle, Fülle, Fülle. Oh Gott, ist so gut. Dein Herr ist so gut. Er liebt dich so, so sehr. Er ist dein Leben und du bist sein überaus geliebter, wunderbarer, herrlicher Augapfel. Sein absoluter Liebling. Wow. Er ist für dich. Er wird dich nie, niemals verlassen. Er ist immer bei dir. Alle Zeit. Alle Zeit. Alle Zeit. Hier auf der Erde und erst auch im Himmel. Logo, Logo. Deswegen, du bist nie mehr allein, nie mehr verlassen. Das gibt dir Sicherheit. Das gibt dir Substanz. Er ist dein Retter. Er hat dich erlöst. Er ist dein Heiler. Er. Jesus Christus, dein Herr. Amen. Wow, und ich denke, da sind noch ein paar, ja, paar Worte der Erkenntnis oder ein paar Ermutigungen da, wo der eine oder andere bekommen hat vom Heiligen Geist. Wenn du was hast, dann komm einfach her, gib's weiter. Ja, während dem Lobpreis habe ich die Ebene im Himmel gesehen oder eine Ebene mit lauter kreisrunden Öffnungen. Und da habe ich gesehen, wie sich die bereits Verstorbenen, wie die Menschen im Himmel sich versammelt haben und auch die Engel. Und das sind Öffnungen, wo sie runterschauen können, wenn Versammlungen da sind. Und da ist auch eine Öffnung über uns aufgegangen im Lobpreis und auch eine Jakobsleiter ist runtergelassen worden und auch Engel sind runtergekommen. Entschuldigung, und das ist auch die Wolke der Zeugen, die sich da versammelt. Und durch diesen Herrlichkeitskanal des Lobpreises kommen auch diese Leute, die wir gekannt haben, ich habe an den Gary gedacht, können runterkommen und uns zuschauen oder sie schauen von oben zu. Wenn wir von ganzem Herzen Lobpreis machen, entsteht dieser Tunnel, wo diese Engel kommen und wo die Leute oben im Himmel und die Engel und Jesus natürlich auch uns sehen, dass wir uns hier versammelt haben und wie wir von ganzem Herzen einfach Jesus anbeten und ihm dienen. Ja, die Wolke der Zeugen, die schauen uns zu. Ne? Und Lobpreis, ja, Lobpreis öffnet die Atmosphäre. Ne? Lobpreis durchdringt die Atmosphäre. Das ist auch, wenn wir im Alltag Lobpreis machen, auch wenn man es gar nicht so danach fühlt und plötzlich verändert sich die Atmosphäre. Plötzlich sind wir wieder da, wo wir sein sollen, nämlich in der Gegenwart Gottes. Hat noch jemand was? Ich hatte noch, jemand hat Fersensporn. Ist da jemand hier, der Fersensporn hat? Nee, Fersensporn, also wo so ein, wie so ein Pfeil, ne, ist das ja, oder so wie so ein, hast du das, Udo, oder? Nee, du hast Achillessehne. Ja. Die Margret hat Fersensporn. Okay, die ist heute ja nicht da. Aber mir sprechet jetzt einfach, streckt einfach eure Hände aus. Mir sprechet jetzt zur Margret ihrem Fuß, glaubst du, der rechte, kann das sein? Weißt du nicht? Also mir sprechet zu ihrem Fuß. In Jesu Namen befehlen wir jetzt, dem Fersensporn, den Fuß von der Margret zu verlassen. Schmerzen gehen und dieser Fersensporn löst sich jetzt auf in der Kraft und in der Autorität Jesu Christi. Amen. Amen. Yes. Jesus ist stärker. Jesus ist größer. Ja. So, und jetzt wollen wir hören, was uns unser Herr durch unsere verschiedenen Prediger heute Gutes zu sagen hat. Amen. Ja, dann fange ich mal an. Ich habe ihn gefragt, was soll ich denn jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung. Jetzt warte ich einfach, es kommt. Ja, es ist halt so. Wenn wir Gott nicht vertrauen, können wir es lassen. Wenn er in uns lebt, wenn wir seine Kinder sind und wir vertrauen ihm, sorgt er für uns. Wir haben es ja am Anfang gehört, Psalm 23. Sogar im Angesicht unserer Feinde versorgt er uns. Und ich bin ja nicht im Angesicht der Feinde. Ich bin ja im Angesicht der Familie, der Menschen, die mir nahe sind. Also die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Ja, ich spüre das aber nicht. Wenn du wüsstest, wie es mir geht. Nee, will ich gar nicht wissen. Weil es ist eine Lüge. Wenn das Wort Gottes sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz und wir haben Jesus als Herrn angenommen, dann ist die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz. Und das ist die Wahrheit. Es kann sein, dass ich sage, ich spüre es gar nicht. Weißt du? Dann empfehle ich dir, guck doch mal in dein Herz. Du kannst nicht Menschen lieben um dich herum, wenn du dich selber gar nicht lieben kannst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Jesus. Wenn ich mich selber nicht liebe, was soll ich dann weitergeben? Dann kann ich vielleicht das weitergeben, was ich gerade gehört habe. Aber dann ist Ende. Ich kann nicht weitergeben, was ich nicht habe. Aber wir haben alles. Wir haben alles. Es gibt den Satz, du hast schon alles, was du brauchst. Okay, seid doch mal so nett und sagt mal alle, ich habe schon alles, was ich brauche. Ja, das ist ein Bekenntnis. Und du wächst nie über dein Bekenntnis hinaus. Und jetzt hast du bekannt, du hast schon alles, was du brauchst. Jetzt sag nicht mehr, ich kann nicht lieben. Sag nicht mehr, ich kann das nicht, ich hab das nicht. Du hast es gerade bekannt. Weißt du, es ist so einfach. Wenn wir dem Wort Gottes glauben und nicht immer diesen, die uns da alles Mögliche reinschießen wollen, du doch nicht und guck doch mal dich an und ja und das und deine Vergangenheit und deine Gegenwart und am liebsten würde er noch sagen, deine Zukunft, sagt er ja auch oft. Aber weißt du, das ist der Lügner. Halt doch einfach dagegen, was Gott sagt. Ich sag das so oft, auch im Telefondienst, ich sag das so oft, auch gestern, ich glaube fast in jedem Gespräch habe ich gesagt, glaub doch das, was Gott sagt. Schreib dir doch aus der Bibel Texte raus, die Gott über dich ausspricht. Lies im Wort Gottes. Lies es, als sei es die Gebrauchsanweisung für dich. Weil es ist die Gebrauchsanweisung für uns. Es ist für uns geschrieben. Gott braucht das nicht. Er hat es diktiert, damit wir es lesen und damit wir danach leben, damit wir erkennen, was wir haben, nämlich ein Leben in Fülle und in Überfluss. Alle sitzen da und nicken. Es ist nett. Aber weißt du, wir müssen es auch leben. Wir haben ein Leben in Fülle und Überfluss. Jesus selber lebt in uns und wir sind in ihm. Wir sind eins mit ihm. Er sitzt doch nicht auf dem Thron im Himmel in Armut und jammert und klagt und sagt, ich habe ja gar nichts und mir geht es gar nicht gut. Und wenn ihr wüsstet, wie es mir ginge, das ist ja nicht Jesus. Und das sind auch nicht wir. Wir haben einfach alles schon bekommen. Nur, wie Astrid vorhin sagte, wenn wir die Geschenke nicht auspacken, dann können wir es ja gar nicht wissen. Ich mache das ja so, habe ich auch schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt. Jedenfalls sage ich es immer den Leuten am Telefon. Wenn du eine Stelle siehst in der Bibel, leg deine Hand drauf und sag, das ist meins. Das gehört mir. Und dann handel danach. Wenn da steht, ich habe dich je und je geliebt, dann sagst du, das ist meins. Gott hat mich schon immer geliebt. Er liebt mich. Und wenn dann wieder diese Gedanken kommen, naja, guck doch mal, gestern hast du ja verpatzt die ganze Sache und war ja nur nicht so glanzvoll, was du gemacht hast. Das weißt du, hau ab im Namen Jesu. Hau einfach ab im Namen Jesu. Keine großen Diskussionen. Satan ist doch ganz klar. Er will nicht, dass wir glauben, was Gott über uns sagt. Er will nicht, dass wir glauben, was wir haben. Er will es nicht. Weil er will, war schon immer der Lügner. Er wurde aus dem Himmel geworfen, weil er stolz wurde, weil er überheblich wurde. Ich meine, jetzt versucht er uns rumzukriegen. Mit Adam und Eva hat er angefangen. Aber wer sagt denn, dass wir ihm glauben müssen? Wir glauben ihm überhaupt nicht. Wir stehen innerlich einfach auf. Wir gucken wirklich auch in unser Herz mal rein. Wir gucken mal rein, was hat Gott uns alles gegeben? Und dann wirklich schreiben wir uns Zettel. Ich hatte 10 Jahre meine Schrankwand bepflastert. 10 Jahre. Die ganzen Jahre, die ich in Bayern war. 10 Jahre waren das. Meine Schrankwand bepflastert mit Bibelversen. Und immer, wenn ich angegriffen wurde, ich wusste im Laufe der Jahre, wo die Verse waren, habe ich mich vor einen Bibelvers gestellt und habe ihn so lange proklamiert, bis die Gedanken weg waren. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Einfach die Wahrheit über einen, sich selber aussprechen. Die Wahrheit über sich selber aussprechen, die Wahrheit, die Jesus über uns ausgesprochen hat. Die Wahrheit, die einfach da ist, weil wir in Christus sind. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Warum sollten wir uns mit diesem Alten beschäftigen? Warum sollten wir dem Lügner zuhören? Dem Verderber der Brüder zuhören? Warum sollten wir das tun? Machen wir doch nicht mehr. Ich meine, wenn wir es mal machen, dann sagen wir, habe ich gerade schon gesagt, dann sagen wir, weißt du, verschwinde, hau doch einfach ab. Was habe ich gerade gelesen? Dass immer wieder ein Dämon kam, genau, ist immer in dem Buch, was du mir gegeben hast, neulich, kam immer wieder ein Dämon ans Bett und dieser Person, die das Buch geschrieben hat, hat dann immer proklamiert. Und irgendwann hat er zu Gott gesagt, was soll ich denn machen? Wie soll ich jetzt damit umgehen? Und als dann der Dämon die nächste Nacht wieder ans Bett kam, hat er gesagt, so wie Smith Wigglesworth auch mal gesagt hat, ach, du bist umgedreht weitergeschlafen. Weißt du, je mehr wir darauf eingehen, was Satan uns sagt, ach, ich habe schon wieder einen Schmerz hier und ach, ich habe schon wieder einen Schmerz hier und ach, heute tut mir mein Rücken so weh und klar, er kann dich beschießen von Kopf bis unter die Fußsohle. Gehst du ständig darauf ein, bist du in der Falle. Aber das musst du doch gar nicht. Gesundheit gehört uns, Heilung gehört uns. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht am Kreuz. Es ist vollbracht. Es ist eine Sache des Bewusstseins. Mache ich mir das bewusst? Bin ich mir dessen bewusst? Es ist vollbracht. Ich kann doch durch Jammern gar nichts verändern. Danket Gott alle Zeit für alles, steht im Wort. Also danken wir ihm. Und je mehr wir danken, umso sicherer werden wir. Wir haben alles. Wir loben ihn, wir preisen ihn, wir danken ihm. Er ist der Allmächtige. Wir sind seine Kinder. Wir sind seine Söhne. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Wir sind ausgestattet mit dem, was er hat. weil wir sind wie Jesus hier in dieser Welt. Und genauso leben wir. Und wir lassen uns nicht von diesem ganzen um uns herum, diesen ganzen Lügen wirklich klein machen oder klein halten oder beeinflussen. Wir lernen immer mehr, immer tiefer und immer klarer zu sagen, nein, ich bin ein Kind Gottes. Jesus ist Christus, ist mein Herr und nichts anderes gilt in meinem Leben. Und Platz, Satan, du hast in meinem Leben nichts zu tun, suchen und du stellst dich nicht vor meine Nase, wenn ich irgendwo lang gehe und du schadest mir nicht, weil ich bin beschützt durch das Blut Jesu. Amen. Tja, mir geht es auch nicht anders. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. ja, also mir ging es heute Morgen auch so ähnlich. Gab es eine Situation, war ich bei Patienten und da war richtig schlechte Stimmung, so richtig schlecht in der Bude. Und da, das kam so direkt so drauf und dann habe ich einfach in der Atmosphäre da behandelt. Und ich habe einfach gemerkt, wie die mich halt so runterziehen wollten, so für einen Tag, so dass die wollten mir so richtig den Tag vermiesen. Also nicht die Leute, sondern die Dämonen in denen. Und ich habe da gar nicht erst so drauf geachtet. Ich habe das halt schon so erst emotional auch gemerkt. Und das ging dann so die ganze Zeit, also hin und her. Und man hat auch gemerkt, da war so ein richtiger Kommunikationsstopp auch noch. Also wir haben uns da versucht, irgendwie zu verständigen und das ging gar nicht. Und ich habe das dann einfach abgebrochen, habe denen einen schönen Tag gewünscht, bin dann zum nächsten Patienten gegangen und habe dann eigentlich genau das gemacht. Also ich habe dann einfach volle Kanne im Auto Lobpreis angemacht, bin dann voll in den Lobpreis reingegangen. Und dann war das komplett sofort weg. Die Stimmung wurde immer besser. Und im Laufe des Tages wurde es immer stärker. Und ja, es ist einfach wichtig zu erkennen, in was für eine Atmosphäre man drin ist und wie man sie dann auch verändert. Und dann das Bewusstsein zu haben, das auch zu tun einfach. Was du auch gerade gesagt hast, der Stärkere lebt in mir. Und ich fand das gerade auch interessant, was du gesagt hast, mit dem Finger in die Bibel legen. Also das war auch so eine Sache, wo ich ganz am Anfang vom Glauben stand und dann da ging es um meine Bestimmung eigentlich. Ich wusste gar nicht so genau, was ich eigentlich so sollte, für Gott machen sollte. Und dann habe ich in so einem Buch gelesen, ich glaube, es war von einem Leo Bigger, der hat einfach so einen Vorschlag gemacht, frag doch Gott einfach mal, was deine Bestimmung ist und dann schlägst du die Bibel auf, legst einen Finger rein. Dann habe ich das einfach gemacht. Und dann kam die Stelle, 1. Chronik 15, 16 war es, glaube ich. Also David sprach zu den Ältesten von den Leviten, du sollst für das fröhliche Fest junge Leute aussuchen zu dem fröhlichen Fest, die auf Harfen, Lauten und Zimbeln spielen sollten. Und dann habe ich gedacht, das ist ja krass, du hast dein ganzes Leben lang bist du quasi in Musik ausgebildet worden, so rein weltlich gesehen. Und jetzt sagt Gott dir das einfach so, ne? Und dann habe ich nichts anderes gemacht eigentlich, wie mich da reinzustürzen. Und habe dann eigentlich nur diese ganzen Feiert-Jesus-Bücher mir ausgeliehen, das alles so gelernt, abends immer, nichts anderes gemacht nach der Arbeit und immer wieder das gemacht und habe mich dann eigentlich nur noch im Lobpreis bewegt, wo ich nach Hause gekommen bin und wo ich dann in der Bibel gelesen habe dann und immer mehr darüber gehört habe, habe ich gemerkt, ja, der David hat eigentlich auch nichts anderes gemacht, der hat eigentlich auch nur das gemacht, so. Und man kommt dann irgendwie in Sphären, in ganz andere. Und irgendwann, hatte ich, glaube ich, mal einen Da habe ich so ein Experiment mit Fasten mal gemacht. 3 Tage lang nur so Wasser und Brot. Und das war dann so krass, dass ich, dass ich mich wie so entrückt habe, gesehen habe über der Welt, also so richtig hängen über der Kugel. Und ich glaube, das ist einfach so ein Zustand, was wir auch machen können. Muss ja jetzt nicht unbedingt mit Fasten sein, aber einfach sich so reinzugeben, sich so fallen zu lassen. Auch gerade jetzt in dem Lobpreis. Es ist einfach wichtig, dass man einfach nicht so umher schaut oder so, sondern einfach sich fallen lässt, wie in so Arme. Einfach, das ist eigentlich auch nichts anderes, wie wenn man sieht, wie Leute den Heiligen Geist empfangen. Die fallen ja auch oft nach hinten und lassen sich einfach eigentlich in seine Arme fallen. Ne? Und das ist einfach wichtig, auch in dieser Zeit jetzt, was jetzt so auf uns allen stört, von den Medien und so, sich da nicht von beeinflussen zu lassen, sondern einfach in Gott reinzugehen, in seine Liebe fallen zu lassen. Und diese Liebe, das ist wirklich im Moment das Thema. Also wir sind ja auch in dieser Evangelisationswoche und das ist die stärkste Kraft. Also ich hab's gesehen bei meinen Eltern. Also mein Vater, der ist an ALS gestorben und meine Mutter hat den ziemlich lange gepflegt. Und ich habe da gesehen, also mich jemand fragen würde, wer ist ein Held, dann wären es die beiden gewesen, weil sie genau diese Agape-Liebe gehabt haben. Ne? Sie haben sich füreinander hingegeben. Ne? Also meine Mutter hat sich für den hingegeben und mein Vater ist, den durfte ich tatsächlich auch noch zum Herrn führen, bevor er gestorben ist. Das war eine große Gnade für mich und für ihn auch. Und da habe ich diese Agape-Liebe einfach so gespürt, ne, bei meinen Eltern, wo sie sich füreinander hingegeben haben, dieses Versprechen, wenn man halt heiratet und in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, aber wenn dann die schlechten Zeiten kommen, dann machst du es dann halt auch so, ne? Ist halt die Frage. Und das habe ich da gesehen, die haben es einfach so gemacht. Ne? Die haben einfach, auch mein Vater, ne, der hat, wo der, sag ich mal, so schwach war, ne, hat er trotzdem Liebe weitergegeben. Er hat einfach auch Leuten das Wort Gottes weitergegeben in seiner Schwachheit und hat dann Leuten, die ihm eigentlich helfen wollten, selber geholfen. Ne? Die sind in die Bude rein, haben gedacht, ja, was für ein armer Sack, dem helfen wir mal. Und dann hat er den Leuten selber geholfen. Ne? Durch Agape. Ja, weil wie geht das? Das geht nur durch Gottes Liebe, wenn einer, der gar nichts mehr kann, trotzdem noch anderen hilft. Ne? Und Herr, ich bete einfach jetzt nochmal für uns alle, dass diese Agape-Liebe, die jetzt schon hier so stark ist, dass sie sich wirklich komplett in unser Innerstes, aus unserem Innersten heraus in uns manifestiert, dass wir das auch ziehen und begreifen können, wie groß das ist. Diese Liebe, die stärker ist als alles andere, für den anderen sich hinzugeben, auch für ihn sogar zu sterben, das ist die größte Kraft, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du die mit dieser Kraft, dass wir mit dieser Kraft und dieser Liebe jetzt vorangehen werden und das auch für unsere Brüder und Schwestern machen. So wie das schon in anderen Teilen der Welt die Brüder und Schwestern machen, dass wir es auch hier so machen. In Jesu Namen. Amen. Ja, also ich weiß auch nicht wirklich, was ich sagen soll. Doch, jetzt weiß ich schon. Ich hatte vorhin die ganze Zeit alle möglichen Ideen oder Gedanken, die du sagst, ja, doch über Kindes reden oder das. Aber irgendwie ist mir dann vorhin, vor ein paar Minuten oder so gekommen, irgendwie hatte ich es von Strom. Weißt du, du musst unter Strom stehen, glaube ich. Weißt du, es ist so, wenn du dir das anschaust, Strom ist ja eigentlich, das ist so eine, man sagt es auch, eine Potentialdifferenz. Also es ist irgendwie, auf der einen Seite sind die ganzen Ladungen und auf der anderen Seite nicht. Und dann, wenn dann Leiter ist, dann fließen die halt durch und dann fließt Strom, weißt du? Und so ist es, weißt du, Gott ist geladen, weißt du? Weißt du, dass Gott geladen ist? Weißt du, da ist nicht, weißt du, im Himmel ist nicht langweilig. Weißt du, da ist nicht irgendwie so ganze Zeit Teezeit und Ruhe, sondern, weißt du, da geht's ab, weißt du? Und Aber also, wenn du hier in der Welt bist und wenn du noch ein bisschen in deiner Seele manchmal unterwegs bist, was wir alle irgendwo sind, dann ist es schnell so, dass du irgendwie so wie ungeladen bist. Weißt du, in der Welt, deswegen merkst du Elektrizität nicht so oft, ist es meistens alles, weil alles elektrisch neutral ist, was ja auch irgendwie gut ist, sonst würdest du überall einen Schlag kriegen. Aber in der Welt gleicht sich das eigentlich immer aus. Und so ist es bei uns vielleicht im Geistlichen auch irgendwie, gleicht sich es mit der Zeit aus. Und du hast dann halt so deinen Alltag, deine Tradition oder dein, wie du es immer machst. Aber weißt du, Gott will, dass du geladen bist. Weißt du, weil du, wenn du was weitergeben willst, weißt du, wir wollen ja was in die Welt tragen, dann musst du geladen sein. Du musst ja, weil wenn du geladen bist, dann kannst du was abgeben. Dann kannst du die Ladung abgeben. Wenn du nichts hast, wenn du wie die Welt bist, dann kannst du auch nichts geben. Verstehst du? Und deswegen musst du, weißt du, deswegen, wenn das dann halt quasi beim Strom, wenn so ein Stromkreis aufgebaut wird und dann einfach der Leiter, der Strom fließen kann, weißt du, dann kann sich dieses Potenzial quasi ausgleichen, weißt du, und das ist, wenn du in Kontakt mit Gott kommst, weißt du, dann gleicht sich das aus, dann wirst du auch geladen, weißt du, dann hast du auf einmal auch, dann bist du auch geladen, dann bist du auch voller Strom, weißt du, und dann kannst du es weitergeben, weißt du, es ist nicht so, dass du irgendwas aus deiner Kraft hast, weißt du, du bist nicht irgendwie eine Quelle oder so, es gibt ja dann irgendwie da, wo der Strom herkommt, wo er produziert wird, das bist nicht du, sondern es ist Gott, aber weißt du, wir sind Leiter, wir geben es weiter, wir lassen es fließen und aber dafür musst du halt angebunden sein, weißt du, kannst nicht irgendwo alleine rumstehen, sondern musst dann einfach in den Stromkreis mit eingebunden sein. Und da ist mir irgendwie gekommen, es ist ja irgendwie wie die Elektronik bei uns aufgebaut ist im Haus und so, ist es ja so, dass du hast ja drei Phasen vom Strom. Du hast drei Phasen, von denen der Strom kommt. Das sind, glaube ich, schwarz, braun und grau, die Kabel immer. Und genauso, weißt du, das ist eigentlich wie die Dreieinigkeit. Weißt du, es gibt diese drei Phasen, auf denen der Strom kommt. Weißt du, sogar in unseren menschlichen Sachen manchmal so drin. Und weißt du, wenn wir an der Arbeit, wenn wir dann so elektrische Geräte, die ein bisschen mehr Kraft ziehen, verbauen, dann machst du es meistens so, okay, dass du nicht alles auf eine Phase, sondern irgendwie guckst, dass es gleichermaßen verteilt ist, damit du die halt nicht überlastest oder so. Und weißt du, bei Gott ist es jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich gehe mal nicht zu Gott, weil da gehen schon alle hin, ich gehe zum Heiligen Geist lieber. Das, weißt du, Gott ist nicht ausgepowert, aber weißt du, wir brauchen die richtige Mischung. Weißt du, wir brauchen die richtige Mischung. Weißt du, du musst dich füllen lassen und du musst dich auch vom Heiligen Geist führen lassen, wie du dich füllen lässt. Weißt du, nicht immer so, ich mag immer die Füllung, ich mag immer das. Weißt du, wenn ich meine Zeit mit dem Herrn habe, ich mag immer so Sachen wie tiefe Weisheiten oder irgend so Sachen, wo auch für den Verstand manchmal was dabei ist. Aber weißt du, das ist nicht immer dran. Weißt du, irgendwie heute in meiner Zeit mit dem Herrn, ich habe gar nicht darauf vorbereitet, ich habe einfach mich so ein bisschen ausgestreckt und so und auf einmal fange ich so richtig an zu lachen und ich sage, okay, das war jetzt nicht geplant. Aber weißt du, du musst dem Geist einfach den Freiraum geben. Du musst ihm einfach fließen lassen, wie er will. Weißt du, es ist nicht deine Sache, die du bringst. Es ist sein Strom, den wir in die Welt tragen. Den musst du fließen lassen, wie er fließen will. Und ja, da können wir auch, weißt du, wir können auch untereinander fließen. Weißt du, wir können es auch untereinander fließen lassen. Und das ist stark, weil wenn du es dann weitergehst, ist mir auch vorhin noch gekommen, es gibt dann nicht nur normales Leiten, sondern beim normalen Leiten, da hast du es ja immer, dass dann Widerstand dabei ist. Ne? Du kennst du aus dem Unterricht vielleicht noch. Da ist immer ein Widerstand, dadurch, dass einfach der Leiter warm ist und dann bewegt sich da drin alles und dann kommt nicht alles durch. Aber was interessant ist, was es gibt, ist, wenn du so einen Leiter oder so manche Stoffe weit genug runterkühlst, dann tritt so ein Effekt auf, den nennt man Supraleitung. Und was das ist, ist, dass da der Strom ohne Widerstand fließt. Da gibt es dann keinen Widerstand mehr und man versteht noch nicht ganz genau, wie das funktioniert, aber das ist so die gängige Theorie oder die Theorie, von der man am meisten überzeugt ist, dass man glaubt, dass irgendwann bewegt sich alles so wenig, also es sind so wenig Unterbrechungen und so wenig Störungen da, dass die Elektronen, die sich sonst eigentlich abstoßen, die haben dann doch irgendeine Art von Anziehung und wenn die da ist oder wenn es so kalt ist, dann bilden die trotzdem Paare und dann fließt der Strom dadurch dann einfach ohne Widerstand. Und weißt du, so ist es dann, weißt du, wenn wir untereinander fließen, weißt du, ich meine, du hast vielleicht irgendwie auch Leute oder Brüder im Glauben, wo du denkst, hey, eigentlich stoßen wir uns total ab, eigentlich sind wir so unterschiedlich, eigentlich passt das gar nicht. Aber weißt du, Gott kühlt dich so runter oder Gott bringt dich so zum Nullpunkt, wo du wirklich, wo einfach all das von dir, einfach all dieses, all das Fleischliche einfach alles zum Erliegen kommt und wo du einfach mit denen, wo du vielleicht sagst, hey, mit dem kann ich eigentlich gar nicht, wo du mit dem zusammenfließen kannst und weißt du, und wo einfach dann die Liebe, weißt du, dass er dann die Liebe, die fließt, weißt du, dass die Liebe zueinander, die fließt, wo auch, und weißt du, das kommt ja auch immer, wenn es um Liebe geht, kommt ja immer, weißt du, Jesus hat immer gesagt, an ihrer Liebe zueinander werden sie euch erkennen. Weißt du, sie werden uns nicht erkennen, dass wir die schlauesten Ideen haben, sie werden uns nicht erkennen, dass wir das meiste Geld haben oder was auch immer, die tollsten Ideen oder die besten Erfindungen oder so, was ja alles sein kann. Aber weißt du, sie werden uns daran erkennen, dass wir einander lieben. Weißt du, das wird das sein, dass sie am Ende sehen, hey, die sind eigentlich Spinnefeind, aber die lieben einander irgendwie. Irgendwie können die diese ganzen Unterschiede, die jeder Mensch ja irgendwie manchmal hat, können sie das überbrücken, weil da einfach das Band der Liebe ist, das uns zusammenhält, weißt du? Und ja, ich glaube, das ist einfach so, dass wir, so wichtig, dass wir in diesem Strom stehen und auch wirklich keine Unterbrechung reinkommen lassen. Weißt du, der Feind, der versucht dann immer irgendwie da zu irritieren, das zu unterbrechen oder da dir zu sagen, ja, du kannst das nicht, du kannst nicht lieben, das hat doch noch nie geklappt und bei deiner Vergangenheit oder so. Aber weißt du, lass dir da nicht reinreden, weißt du, es ist auch so, der Feind ist da manchmal ziemlich dreist, weißt du, du kannst es so vergleichen mit manchen Leuten, die oder so Kriminelle manchmal, die so Hochstapler waren, die so wirklich einfach alle Leute abgezockt und belogen haben und so richtig auf dicke Hose gemacht haben, aber nichts war dahinter. Das manchmal, weißt du, die werden überführt und da wird, das sind alle Beweise, die zeigen, dass das, was sie sagt, Unsinn war. Aber die stehen dann trotzdem noch dazu. Die sagen, nein, das war so. Und weißt du, so ist der Feind manchmal auch, weißt du, der pokert ganz hoch und ganz dreist sagt er da, ja, das ist so. Und weißt du eigentlich, hey, wenn du einfach nur die Lüge einer Sekunde nicht glaubst, dann hat er verloren. Weißt du, und so ist es. Weißt du, du darfst dich da nicht schockieren lassen, wenn so Sachen kommen wie, ja, das kannst du doch nicht und so ganz klar, ja, und wird doch eh nicht klappen. Nein, glaub diesen Lügen nicht, weißt du? Es sind Lügen, es sind alles Lügen. Und da, weißt du, du musst einfach mal aufstehen und sagen, nein, weißt du, egal was es ist, ob es Ängste sind, ob es irgendwelche Gefühle sind, die du denkst, die du wo du sagst, ja, ich fühle mich so lustlos oder so down oder so. Und nein, weißt du, das ist alles, das hat keine Kraft gegen dich. Weißt du, der Strom in dir ist viel stärker. Weißt du, der ist viel stärker. Da kann der Teufel nicht standhalten, egal was er sagt. Weißt du, er sagt immer, weißt du, er spuckt immer große Töne und sagt, ja, du und dein Gott, ach ja, lächerlich. Aber weißt du, und dann kommst du mit deinem Gott und dann musst du suchen, wo er ist, weißt du, weil er das Weite sucht. Weißt du? Und deswegen, weißt du, kannst du einfach da vertrauen. Und weißt du, darfst auch nicht, werden sie auch freuen, ja, ich fühle mich nicht so. Oder vielleicht denkst du, ja, das Leben, ja, ich fühle mich nie so, ich bin eigentlich mehr so der Typ, ich reg mich über alle möglichen Leute auf oder sowas. Aber weißt du, manchmal, du musst es ja nicht immer fühlen. Weißt du, die Liebe lebt in dir. Weißt du, das sagt das Wort, dass die Liebe in uns ausgegossen ist. Du tust einfach so, als wäre es so, weil es ist so. Weißt du, es ist, fand ich bei der, als die Catherine Ruonola so da war, die fand ich so beeindruckend. Die hat immer, wenn dieses sich reinfallen, die hat es auch wirklich immer nachgestellt. Sie hat sich immer so da, hat es so, und jetzt könntest du denken, ja, das ist ja nur so, warum muss man das machen, weißt du, oder auch wenn du dich vielleicht fragst, ja, warum müssen wir die Hände ausstrecken, ja, ich bin, keine Ahnung, ich kenne doch die Wissenschaft, das kann doch auch so der Herr aus mir rausmachen. Nein, weißt du, das ist für deinen Verstand, dass du dich damit eins machst, dass du weißt, hey, du ergreifst es quasi im Glauben, weißt du, du sagst im Glauben, hey, da geht jetzt Kraft von mir aus, du sagst im Glauben, ja, ich lasse mich jetzt fallen. Und weißt du, indem du es im Glauben sagst, eigentlich nach dem Natürlichen, und es fühlt sich am Anfang vielleicht auch so an, als würdest du es nur spielen, als würdest du es nur faken. Also so fake it till you make it. Aber weißt du, das ist es halt auch. Weißt du, du tust so, bis aber, weil du weißt, dass es real ist, ist es auch so. Weißt du, es ist dann auch real. Weißt du, es fühlt sich vielleicht am Anfang nicht so an. Und das ist so ein bisschen das, was oft aufhält oder was uns oft zurückhalten will. Aber es ist ja eigentlich so. Und wenn du dann mal diesen Schritt des Glaubens gehst und sagst, hey, ich tue jetzt einfach mal so, ich handle jetzt einfach mal in Liebe, weil ich meine, du musst ja nicht es fühlen, um zu wissen, was jetzt das in Liebe handeln wäre. Das musst du ja nicht unbedingt fühlen. Aber weißt du, und ich handle jetzt einfach mal so, und dann wirst du merken, dass es real ist. Weißt du, dann wirst du merken, hey, eigentlich liebe ich die Menschen ja. Das hat sich vielleicht nie so angefühlt, aber eigentlich ist ja diese Liebe in mich ausgegossen. Und einfach indem du diesen Schritt im Glauben gehst, kannst du darin eintreten. Amen. Mir ist von vorher so hängen geblieben, dass es ein Bewusstsein sein muss. Wir brauchen ein Bewusstsein über das, was Gott sagt, über die Wahrheit Gottes. Und da ist mir so eingefallen, diese eine Situation, Kinder bestimmt, ist sehr bekannt, der Elia, der Prophet, der hat dann immer gewusst, was der Feind geplant hat, weil er einfach über Gott das gehört hat. Er war Prophet, er hat das mitbekommen. Und der Feind hat dann immer wieder gedacht, irgendein Spion wäre bei ihm in seinen Reihen und würde das dann den Israeliten erzählen. Und dann sagt einer, nein, das, so ist das nicht. Das ist der Prophet, der das ganz genau weiß, was du selbst in deinem Schlafzimmer, was du da redest, das kriegt er mit. Also war die nächste logische Aktion, den müssen wir uns schnappen. Und dann kam der Elia eines Morgens, oder der Diener vom Elia, der kam gerannt und sagt, oh, die ganze Stadt ist belagert, wir haben keine Chance, wir haben keine Möglichkeit, uns irgendwie zu verteidigen. Katastrophe, furchtbar. Der Elia ist dann mit ihm auf die Mauer gegangen und der Elia hat das alles schon gesehen, aber der Diener hat es nicht gesehen, was im Unsichtbaren alles war. Also der Diener hat nicht das richtige Bewusstsein gehabt, könnte man sagen. Und dann hat er einfach gesagt, okay, Herr, öffne ihm die Augen. Und der Diener hat dann schlagartig hat er gesehen, dass feurige Wagen und die Kampfengel da waren und da eine Riesenmenge. Und dann hat er gesagt, schau her, hier haben wir, es sind mehr, die bei uns sind, als die, die bei dem Feind sind. Das ist so eines von den Beispielen, wo es darum geht, dass wir das Bewusstsein haben, was eigentlich auch im Unsichtbaren abgeht. Weil alles, was von Gott kommt, die ganze Wahrheit Gottes, die kommt ja aus seinem Wort, die kommt vom Thron, die kommt aus dem Unsichtbaren. Weil Gott ist Geist und wir beten ihn ja auch im Geist und in der Wahrheit an. Und nicht irgendwo so. Er wird für uns natürlich irgendwo dann auch real, aber es ist zunächst einfach mal etwas, was wir erstmal nicht sehen. Und das Problem bei allem sehe ich jetzt auch an der einen Stelle, dass wir eben dieses Bewusstsein oft gar nicht haben oder einfach so vernagelt sind, dass wir das gar nicht sehen. Und dann hilft uns zum Beispiel auch so ein Abend oder einfach so ein Predigt, wo wir drauf gestoßen werden. Das kann helfen, wenn wir einfach auch die Bibel aufschlagen und mit dem Finger drauf zeigen, kann auch helfen. Und manchmal sind wir so vernagelt, aber dass wir einfach dastehen, wo, wie auch immer, und nicht wissen, was hinten und vorne ist. Und dann kommt etwas zum Zug, nämlich die Gnade vom Herrn. Es ist unser Herz, das sich ausrichtet und wir dürfen aber auch immer mit der Gnade des Herrn rechnen. Und in seiner Gnade, wisst ihr was der Herr in seiner Gnade macht, das ist nämlich auch, das ist sowas von genial irgendwo. Der Herr sagt jetzt nicht direkt oft, was Sache ist, sondern ich weiß nicht, ob ihr draufkommt, ich habe jetzt gerade dieser Tage, ist mir das so bewusst geworden, der Herr fragt uns. Er sagt, ja, so wie der Elia vielleicht zu seinem Diener gesagt hat, ja, jetzt schau mal, was siehst du? Und wie oft hat, wenn man die Bibel liest, wie oft hat der Herr zu irgendjemandem gesagt, schau mal, was siehst du? Und dann plötzlich beginnt etwas. Und plötzlich sehen wir sehen das, wir sehen hier, vor allem wesentlich, wir sehen die Wahrheit. Und dann können wir die Wahrheit Gottes von der Lüge unterscheiden. Ein anderes Beispiel, was mir da so eingefallen ist, was ich so genial finde, wo die zwei Jünger von Jerusalem nach Emmaus gelaufen sind. sie sind da so gelaufen und Jesus hat sich ihnen zugesellt. Sie haben ihn nicht erkannt. Und er hat auch dann wieder eine Frage gestellt oder viele Fragen gestellt. Er hat gesagt, ja, über was redet ihr denn eigentlich? Was ist denn da so wichtig und interessant? Und dann hat sich der ganze Dialog so ergeben. Also der Herr fragt. Und ich glaube, wenn wir unsere Ohren öffnen, dann hören wir auch dann immer wieder mal seine Frage. Es war schon ganz am Anfang so, wo Adam alles vermasselt hat, Adam und Eva. Aber er hat zu Adam gesprochen, was hat er gesagt? Oder was hat er ihn gefragt? Adam, wo bist du? Wo bist du? Damit der Adam sich vielleicht bewusst wird, wo seine Position ist. Weil wenn Gott fragt, dann weiß er natürlich sowieso die Antwort. Das ist ja überhaupt kein Thema, aber es geht ja um uns. Er fragt uns, damit bei uns irgendwas hier, man sagt da im Oberstübchen, gell, dass sich da etwas bewegt, was sich eben sonst nicht bewegen würde. Und wenn Gott fragt, dann ist es immer mit Energie verbunden, mit Kraft, ist es immer ein Türöffner für etwas Neues. Und so fragt er jeden Einzelnen, wo stehst du? Über was brütest du jetzt gerade? Was kümmert dich jetzt gerade? Wo bist du jetzt gerade verstrickt? Und meistens sind es eben die Lügen, die wir zunächst mal glauben. Es sind alles Lügen, die sich uns in den Weg stellen und die diese Supraleitung verhindern, ja, diese Widerstände. Es sind eigentlich alles die Lügen Satans, nur das Problem, wir erkennen sie oft gar nicht. Aber je mehr wir diese Wahrheit Gottes in uns aufnehmen, desto klarer wird es dann. Also wir können oftmals, mir ging es auch schon so, dass ich in einer Lüge dermaßen drin gehängt war, oder eine Lüge, sind gleich viele Lügen, der Feind greift ja mit Streubomben auch immer an. Da bist du unter normalen Umständen, bist du ja hilflos, kannst nichts machen, aber wir haben die Gnade Gottes und er fragt uns dann, ja, sag mal, wer hat dir denn das gesagt? Das ist eine ganz tolle Frage, finde ich. Das kann sich eigentlich jeder ganz groß aufschreiben. Wer hat dir das gesagt, dass das so ist? Wer hat dir gesagt, dass du gerade am Absaufen bist? Ganz am Anfang war die Frage, ja, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wer hat dir gesagt, dass du deine ganze Familie war depressiv, jetzt musst du auch depressiv sein? Ganz klar. Wer hat dir das gesagt? In deiner ganzen Familie waren sie schon immer irgendwo daneben, waren krank oder was auch immer. Wer hat dir das gesagt, dass du jetzt das auch so sein musst? Das ist der entscheidende Punkt, finde ich. Diese eine Frage. Ja, also, und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass nicht verbal was gesagt wird, weil Jesus hat den Jüngern ja nicht gesagt, ich bin's. Also er hat einen anderen Jünger mal gefragt, was glaubst du, wer ich bin? Und dann hat er sich überlegt und dann, du bist der Christus, hat er gesagt. Bei den Jüngern von Emmaus, da hat er nicht gesagt, schau her, ich bin's. Der Frau am Jakobsbrunnen hat er gesagt, guck her, ich bin's. Und den Jüngern, da hat er einfach gesagt, okay, das Brot gebrochen, das Brot ausgeteilt und plötzlich sind ihnen die Augen aufgegangen. Also es geht darum, die Augen aufgehen, das Bewusstsein. Und ich bete jetzt, dass dieses Bewusstsein, das der Herr uns geben will, diese neue Sicht, die der Herr uns geben will, dass das jetzt einfach kommt. Herr, wir danken dir, dass alle Lügen des Feindes verschwinden aus unserem Bewusstsein, weil du deinen Finger drauf zeigst und sagst, wer hat dir das gesagt? Ich denke, dass diese Frage sich jetzt ganz tief einprägt. Wer hat dir das gesagt? Dass wir da unterscheiden können. Weil du bist der wunderbare Gott, der herrliche Gott, der absolute, der über allem steht, der gnädige Gott, der barmherzige Gott, der seine Liebe ausgegossen hat, der nicht anklagt, der uns keine Krankheit schickt, sondern der sagt, wer hat dir das gesagt? Amen. Wohin gehst du? Geh nur. Das ist wirklich genial. Wer hat dir das gesagt? Ja? Gott fragt dich, wo bist du? Wo ist deine Position? Das ist so entscheidend. Ja, wo bist du? Wo stehst du? Wo ist dein Stand? Ja, dem Psalm 23, die Stelle, die ich am Anfang zitiert habe, da kommt vorher, vor diesem Becher, der überfließt, kommt, er salbt mein Haupt mit Öl. Das heißt, das ist unsere Position, er hat uns gesalbt. Und die Salbung mit Öl bedeutet immer eine Vermittlung von Autorität, ja, von Vermögen. Gott hat uns mit Autorität gesalbt und er hat uns aufgefüllt und überfüllt und noch mehr reingefüllt. Ja? Also du bist eigentlich, wie ist deine Position? Du hast Autorität und du bist randeben voll. Ja? Randeben voll. So Joso gesagt hat, geladen. Du bist völlig geladen, nicht mit Wut und nicht mit Ärger, sondern du bist geladen mit Gott. Ja? Du bist völlig geladen mit Gott. Ja? Und dann bist du runtergekühlt, ja? Dass dein Fleisch kaum noch Widerstand leisten kann. Ja. Und dann kann es richtig rausfließen aus dir. Ja. Kann es richtig rausfließen aus dir. Im Hebräer steht, er hat uns mit einem Opfer ein für alle Mal vollkommen gemacht. Und vollkommen gemacht heißt auch nicht nur gerecht gemacht, hergestellt, gereinigt, das heißt auch ausgerüstet, also vollkommen gemacht, fähig, alles zu tun, was Gott auch tun würde. Ho, ho, ho. Er hat dich befähigt, ja, er hat dich befähigt, ja, in seinem Namen zu handeln. Ich habe die ganze Zeit, während die Brüder und Schwestern, da kommst du wieder. Gepredigt haben, hatte ich immer dieses Wort, die göttliche Autorität, nee, die göttliche Ordnung wiederherstellen. Ja? Gott hat uns gesetzt, seine Ordnung wiederherzustellen. Ja? Wir haben hier eine Ordnung, die ist überlagert von der Ordnung dieser Welt. Ja? Aber Gott hat uns ausgerüstet, seine Ordnung wiederherzustellen. Das heißt, die Ordnung Gottes in deinem Umfeld herzustellen, göttliche Atmosphären herzustellen in deinem Umfeld. Das gehört vom Marcel, dass du einfach du gehst einfach in den Lobpreis rein und Gottes Ordnung stellt sich her in deinem Umfeld, ja. Du zeigst einfach, du hast die vielen Strategien, du legst irgendwo deinen Finger in die Bibel und sagst, das gehört jetzt mir, ja. Das gehört mir, ja. Das gehört mir auch und das gehört mir auch noch, ja. Das bedeutet, die göttliche Ordnung in deinem Leben wiederherzustellen. Du bist nicht abhängig von Umständen, ja. Und wenn sie alle um dich herum von Depression überfließen, ja, bist du doch gesetzt, die göttliche Ordnung herzustellen, ja, Freude herzustellen, ja, Freude fließen zu lassen, ja. Und manchmal, wie der Dieter sagt, oder vielleicht sogar oft, siehst du gar nicht, wenn du belogen bist, aber Gott schenkt dir Gnade, plötzlich erkennst du es, plötzlich, das ist doch alles Bockmist. Ja, ist doch alles Bockmist, was mir der Teufel da erzählt. Alles Bockmist, sagst du. Kein Bockmist mehr. Gottes Ordnung. Gottes Ordnung. Gottes Ordnung in meinem Umfeld. Egal, was der Arzt sagt, egal, wie die Diagnose lautet, egal, was dein Chef sagt, egal, was dein Konto sagt, was dein Bankmitarbeiter sagt, völlig egal. Gottes Ordnung, ja, du rufst Gottes Ordnung in deine Finanzen, du rufst Gottes Ordnung in deine Gesundheit, in deine Familie hinein, Gottes Ordnung einfach, ja, Gottes Ordnung, Gottes Ordnung, alles fügt sich in seine Ordnung, ja. Ja, weißt du, in der Physik haben wir damals diese Experimente gemacht mit diesen Magneten. Wenn du einen ganz starken Magnet hast und das sind die Eisenspäne, die richten sich alles so aus, ja. Und wenn du Gott ins Spiel bringst, richtet sich alles aus nach Gott. Das richtet sich alles, du brauchst gar nicht kommen mit deiner Kraft. Du kommst mit Gott, ja, du kommst mit Gott, ja. Du kommst mit Gott, bringst einfach Gott in deine Umstände hinein. Oh, ich weiß nicht, wie das werden soll mit meinen Umständen. Bring einfach Gott hinein. Herr, hier sind meine Umstände, ich lege dir alles da. Hier ist dein Wort. Da lege ich meinen Finger drauf oder da. Und das beugt sich jetzt alles unter deine Ordnung. Es beugt sich alles unter deine Ordnung. Ja, keine Trauerbotschaften mehr, nur noch Freudenbotschaften. Nur noch Freudennachrichten, ja. Hast du eigentlich gewusst, dass du keine Nachrichten schauen musst? Das ist so befreiend, du musst gar keine Nachrichten. Also ich meine, diese weltlichen Nachrichten, ich habe das festgestellt, du brauchst die gar nicht schauen. Du kommst durch die Woche, ohne einmal Tagesschau zu gucken. Ne? Du kommst wirklich und du lebst noch am Ende von der Woche. Die meisten Leute denken ja, sie überleben die Woche nicht, wenn sie nicht Tagesschau geschaut haben oder heute oder wie es heißt. Oder die Zeitung, du kommst wirklich durch die Woche und ja, manchmal ist so dieses Gefühl da, wenn ich nicht Nachrichten lese oder nicht Zeitungen lese, da verdumme ich ja. Nee, ich sag dir, du verdummst nicht, ja. Dein Verstand blüht auf, ja. Ja, weil ist dir schon mal aufgefallen, dass sehr viel Unwahrheiten da einfach kommen, ja. Weil wenn du in die unsichtbare Welt schaust, weißt du, Gott hat den Sieg, weißt du. Gott hat den Sieg, Gott hat den Sieg. Gott hat den Sieg, weißt du? Gott hat den Sieg, ja? Gott hat den Sieg. Die Welt wird auch nicht untergehen, ja? Weil es Gott niemals gesagt hat, dass es untergehen wird, ja? Es gibt eine neue Erde, ja? Es gibt eine neue Erde, aber es läuft nach Gottes Ordnung ab, weißt du? Du kannst dich ganz entspannt zurücklehnen, ja? Ganz entspannt zurücklehnen. Ah. Ich habe mal Phasen gehabt, ich konnte keinen Joghurtbecher mehr aufmachen, weil ich Angst habe, die Welt geht unter mit jedem Joghurtbecher, den ich verbrauche. Also es gibt solche Lügen, die hineinkommen, ja. Ja. Aber ich sage doch, Gott hat das letzte Wort, weißt du? Gott hat das letzte Wort, ja. Gott hat das letzte Wort, ja. Und Gott ist, wie hast du es gesagt? Jesus ist größer, gell? Ja. Jesus ist größer, ja? Jesus ist größer. Also mehr musst du überhaupt nicht wissen, weißt du? Wenn dich jemand fragt, morgen, hast du schon Nachrichten gehört? Sag, ich habe nur gehört, Jesus ist größer. Ja, Jesus ist größer. Ja, Jesus ist größer. Ja, mehr musst du gar nicht wissen. Mehr musst du gar nicht wissen. Ah, Jesus ist größer. Mal gucken, was mein Bankkonto sagt. Oh, Jesus ist größer, ja. Jesus ist größer. Mal gucken, was die Verkehrsnachrichten sagen. Jesus ist größer, weißt du? Jesus ist größer. Weißt du, ob du jetzt da lang fährst oder da lang fährst? Du fährst einfach da lang und Gott ist mit dir, weil Jesus ist größer. Ob du jetzt im Stau stehst oder nicht im Stau stehst, ob der Spritpreis hochgeht oder runterfällt, ob das Öl steigt oder die Heizkosten sinken. Jesus ist größer, weißt du? Jesus ist größer. Jesus ist größer. Jesus ist größer, ja. Jesus ist größer. Ja, irgendwer hat mal gesagt, diese Mauer in Berlin, die wird ewig stehen, weißt du. Ich habe das mal eine Weile geglaubt, aber weißt du was, Jesus ist größer. Jesus ist einfach größer. Ja, spricht kein Mensch mehr heute von der Mauer. Gibt es da überhaupt noch was davon? Ein bisschen was gibt es noch davon, ja. So. Und wenn du davor stehst, dann denkst du, Jesus ist größer, ja. Jesus ist total, ist größer, er ist größer. Ja, du brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen, weil Jesus ist größer.